Kundgabe 4523. Empfangen durch Bertha Dodder am 24.12.1948. Zeichen des Endes. Untrüglich sind die Anzeichen, die das letzte Ende ankündigen. Doch nur für den von Bedeutung, der sie in Verbindung mit dem Geistigen betrachtet, weil sie sich im Rahmen des Natürlichen abspielen und daher nur dann erkannt werden als angekündigte Merkzeichen des Endes, wenn die Menschen selbst an ein Ende glauben, also so eingestellt sind, dass sie alles Geschaffene in Zusammenhang bringen mit dem Schöpfer und alle Geschehnisse mit seinem Willen. Dann ist es ihnen leicht, zu glauben an ein Walten und Wirken Gottes. Dann wissen sie auch, dass nichts von selbst kommt, sondern alles vom Willen Gottes gelenkt wird. Dann aber wissen sie auch, dass dem Buch der Väter Glauben geschenkt werden muss, das ein Ende ankündigt seit Beginn der Erlösungsepoche. Und diese Ankündigungen wurden bekräftigt und wiederholt von Jesus Christus, der gewissermaßen ein Stadium dieser Epoche zum Abschluss brachte und ein neues einleitete, jedoch immer mit dem Hinweis auf das Ende, auf den Abschluss einer langen Erlösungsperiode, die nun zu Ende geht. Auf dass nun diese Erlösungsperiode erfolgreich sei für die Seelen, hat er selbst das Erlösungswerk vollbracht, und es wurde dadurch möglich, in kurzer Zeit zu geistigen Wesen zu reifen, die eine materielle Erde nicht mehr benötigten. Doch es wurde das Erlösungswerk zu wenig genützt. Und so ist die Erde als Erlösungsstation des Geistigen noch nicht auszuschalten. Nur muss sie in neuer Form wieder erstehen, soll die Erlösung des unfreien Geistigen ihren Fortgang nehmen können. Also muss sie zuvor zerstört und vernichtet werden, um etwas Neues daraus hervorgehen zu lassen. Dass diese Entwicklungsphase abgegrenzt ist, ist verständlich. Denn Gott hat dem Geistigen stets eine bestimmte Zeit zugebilligt zur Freiwerdung aus der Form, die an seine Gesetze der ewigen Ordnung gebunden ist. Diese Zeit ist nun abgelaufen und folglich müssen sich auch die Anzeichen bemerkbar machen, denn Gott lässt niemals die Menschen ungewarnt oder ungemahnt, auf dass sie die letzte Zeit noch ausgiebig nützen können für ihre Seelen. Einmal nimmt auch die längste Erlösungsperiode ein Ende. Doch nur dem Gläubigen wird dies als Wahrheit erscheinen, und daher wird auch nur der Gläubige die letzten Anzeichen erkennen und ihnen Beachtung schenken. Er wird es wissen, dass er nun in der letzten Zeit lebt und ernstlich seiner Seele gedenken muss. Amen.